In der Technik war heute Nacht, oder ist heute Nacht, Gunnel Blendin. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen, wie immer, mittwochs mit einer freien und offenen Themenrunde. 1 Uhr Radio ans Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr ein Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.